Es ist für uns alle eine stolze Freude, Sie in dieser Stunde in unserer Mitte zu wissen. Diese Freude wird vom ganzen deutschen Volke geteilt. Es ist lange her, dass Sie das letzte Mal zu uns sprachen. Während Sie schwiegen, haben die sogenannten Staatsmänner der Feindmächte geredet. Sie konnten sich das Schweigen leisten, denn während Sie schwiegen, haben Ihre Kanonen gesprochen. Haben ihre Soldaten Siege erfochten, deren gigantische Ausmaße die Geschichte bisher noch nicht kannte. Es ist für uns Berliner eine stolze Freude, Ihnen, mein Führer, dafür im Namen des ganzen deutschen Volkes unsere glühende Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, im Namen dieses ganzen Volkes zu sprechen, wenn ich sage, mein Führer, wir sind, während Sie schwiegen, bei Ihnen gewesen, in schweren und in glücklichen Stunden. Und wir werden bei Ihnen bleiben, über alle Fairness hinweg bis zur stolzen Stunde unseres Sieges. Sie nunmehr, mein Führer, zu uns zu sprechen. Der Führer spricht. Meine deutschen Volksgenossen und Genossinnen, wenn ich heute nach langen Monaten wieder zu Ihnen spreche, dann geschieht es nicht, um etwa einem jener Staatsmänner Rede und Antwort zu stehen, die sich vor kurzem wunderten, warum ich so lange geschwiegen hätte. Die Nachwelt wird einmal abwägen und feststellen können, was mehr Gewicht hatte in diesen 3,5 Monaten, die Reden des Herrn Mr. Churchill oder meine Handlungen. Ich bin heute hergekommen, um wie immer zum Winterhilfswerk eine kurze Einleitung zu geben. Es wurde mir dieses Mal das Herkommen besonders schwer, weil in diesen Stunden, da ich hier sein kann, an unserer Ostfront sich wieder in Vollzug eingeleiteter Operationen ein neues gewaltiges Ereignis vollzieht. Seit 48 Stunden ist abermals eine Operation von gigantischem Ausmaß im Gange. Sie wird mithelfen, den Gegner des Ostens zu zerschmettern. Ich rede nunmehr zu Ihnen im Namen der Millionen, die in diesem Augenblick kämpfen, um sie, die deutsche Heimat, aufzufordern, zu allen anderen Opfern auch in diesem Jahr das zusätzliche Opfer des Winterhilfswerks auf sich zu nehmen. Seit dem 22. Juni tobt nun ein Kampf von einer wahrhaft weltentscheidenden Bedeutung. Umfang und Tiefe dieses Ereignisses wird erst eine Nachwelt ganz klar erkennen. Sie wird einst in ihren Feststellungen zu dem Ergebnis kommen, dass damit eine neue Zeitenwende begann. Auch dieser Kampf wurde von mir nicht gewollt. Seit im Januar 1933 mir die Vorsehung, die Führung und Lenkung der Geschicke des Reiches anvertraute, hatte ich ein Ziel vor Auge, das im Wesentlichen im Programm unserer Nationalsozialistischen Partei umrissen war. Ich bin diesem Ziel nie untreu geworden und habe mein Programm niemals aufgegeben. Ich begann diese Aufgabe in dem Augenblick, als andere bereits an ihr entweder gescheitert waren oder überhaupt nicht mehr an die Möglichkeit der Erfüllung eines solchen Programms glaubten. Was wir nun in diesen Jahren im friedlichen Aufbau geleistet haben, ist einmalig. Es ist für mich und für meine Mitarbeiter oft geradezu eine Beleidigung, uns mit jenen demokratischen Nullen abgeben zu müssen, die überhaupt auch nicht eine einzige wahre große Lebensleistung zurückzublicken in der Lage sind. Ich und wir alle hätten diesen Krieg nicht notwendig gehabt, um etwa unseren Namen zu verewigen. Dafür hätten die Werke des Friedens gesorgt, und zwar genügend gesorgt. Und außerdem, wir waren nicht etwa am Ende unserer Schöpfungen angekommen, sondern wir standen vielleicht auf manchen Gebieten erst am Beginn. Die innere Sanierung unseres Reiches war uns gelungen, unter schweren Voraussetzungen. Denn immerhin in Deutschland müssen 140 Menschen auf dem Quadratkilometer ernährt werden. Die andere Welt hat es hier leichter. Und trotzdem haben wir unsere Probleme gelöst und die andere Welt ist zum großen Teil an diesen Problemen gescheitert. Es waren folgende Grundsätze. Erstens die innere Konsolidierung der deutschen Nation. Zweitens die Erringung unserer Gleichberechtigung nach außen. Und drittens die Einigung des deutschen Volkes und damit die Wiederherstellung eines naturgegebenen Zustandes, der durch Jahrhunderte nur künstlich unterbrochen worden war. Es war also, meine Parteigenossen und meine Volksgenossen, unser äußeres Programm auch von vornherein festgelegt, daher auch die äußeren Maßnahmen von vornherein bestimmt. Keineswegs war damit gesagt, dass wir jemals nach einem Krieg strebten. Aber etwas war bestimmt, dass wir unter keinen Umständen verzichten wollten auf die Wiederherstellung der deutschen Freiheit und damit einer der Voraussetzungen zum deutschen Wiederaufstieg. Ich habe aus diesem Gesichtspunkt heraus der Welt sehr viele Vorschläge unterbreitet. Ich brauche sie hier nicht zu wiederholen. Das besorgt die tägliche publizistische Tätigkeit meiner Mitarbeiter. Wie viele Friedensangebote ich dieser Welt machte, Abrüstungsvorschläge, Vorschläge zur friedlichen Herbeiführung, vernünftiger wirtschaftlicher neuer Ordnungen. Es ist das alles abgelehnt worden. Trotzdem ist es uns allmählich gelungen, in jahrelanger Friedensarbeit nicht nur die inneren großen Reformarbeiten durchzuführen, sondern auch die Einigung der deutschen Nation einzuleiten, das Großdeutsche Reich zu schaffen, Millionen deutscher Volksgenossen damit wieder in ihre eigentliche Heimat zurückzuführen und das Gewicht ihrer Zahl damit auch dem deutschen Volk wieder als machtpolitisches Gewicht zur Verfügung zu stellen. In dieser Zeit gelang es mir, eine Anzahl von Bundesgenossen zu erwerben. An der Spitze Italien, mit dessen Staatsmann mich eine persönliche, enge und innige Freundschaft verbindet. Auch zu Japan wurden unsere Beziehungen immer besser. In Europa hatten wir außerdem von früher her eine Reihe von Völkern und Staaten, die uns in einer immer gleichbleibenden Sympathie und Freundschaft gegenüberstanden. Vor allem hier Ungarn, einige nordische Staaten. Es sind zu diesen Völkern andere hinzugekommen. Leider das Volk nicht, um das ich am meisten geworben habe in meinem Leben, das britische. Nicht, dass etwa das englische Volk vielleicht dafür allein die Verantwortung trägt in seiner Gesamtheit. Im Gegenteil. Es sind einige Menschen, die in ihrem verborgenen Hass, in ihrem Wahnwitz jeden solchen Versuch einer Verständigung sabotierten. Unterstützt von jenem internationalen Weltfeind, den wir alle kennen, dem internationalen Judentum. So gelang es leider nicht, Großbritannien, vor allem das englische Volk, mit dem Deutschen in jene Verbindung zu bringen, die ich ihm erhofft hatte. So kam eben, genau wie 1914, der Augenblick, da die harte Entscheidung getroffen werden musste. Ich habe auch davor dann allerdings nicht zurückgeschreckt. Denn über eines war ich mir im Klaren. Wenn es eben nicht gelingen konnte, die englische Freundschaft zu bekommen, dann war es besser, die Feindschaft traf Deutschland in dem Augenblick, in dem ich selber noch an der Führung des Reiches stand. Denn wenn durch meine Maßnahmen und durch mein Entgegenkommen diese englische Freundschaft nicht zu erwerben war, dann war sie für alle Zukunft nicht zu erwerben. Dann blieb nichts anderes übrig als der Kampf. Dann aber bin ich dem Schicksal nur dankbar, wenn dieser Kampf von mir geführt werden kann. Ich bin ja auch der Überzeugung, dass es mit all diesen Männern wirklich keine Verständigung gibt. Es sind das Wahnsinnige. Narren. Leute, die seit 10 Jahren kein anderes Wort kannten als nur eines. Wir wollen wieder einen Krieg mit Deutschland. In Monaten, in denen ich mich bemühte, eine Verständigung herbeizuführen, da hatte dieser Churchill nur immer einen Ruf. Ich will einen Krieg haben. Er hat ihn jetzt. Und alle seine Mithetzer, die nichts anderes zu sagen wussten, als dass das ein reizender Krieg sein wird, die sich gegenseitig damals am 1. September 1939 beglückwünschten zu diesem kommenden reizenden Krieg. Sie werden jetzt unterdessen vielleicht schon über diesen reizenden Krieg anders denken. Und wenn Sie es noch nicht wissen sollten, dass dieser Krieg für England keine reizende Sache wird, so werden Sie es mit der Zeit noch merken, so wahr ich hier stehe. Diese Hetze haben es damals fertiggebracht, Polen vorzuschieben. Sie haben schlau den Polen vorgeredet, dass erstens Deutschland sowieso nicht das sei, was es zu sein vorgebe und zweitens, dass man ja die Garantie besäße, unter allen Umständen die notwendige Hilfe zu bekommen. Das war die Zeit, in der England noch nicht in der Welt herumgebettelt hat um Hilfe seinerseits, sondern auch jedermann großmütig seine Hilfe versprach. Das hat sich ja seitdem schon wesentlich geändert. Wir hören jetzt ja nicht mehr, dass England einen Staat in den Krieg führt mit dem Versprechen, ihm zu helfen, sondern wir hören jetzt nur mehr, dass England in der Welt herumbettelt, es möchte ihm geholfen werden. Diese Verschwörung von Demokraten, Juden und Freimaurern hat es damals fertiggebracht, vor 2 Jahren zunächst Europa in den Krieg zu stürzen. Es mussten also die Waffen entscheiden. Seitdem nun findet ein Kampf statt zwischen der Wahrheit und der Lüge. Und wie immer wird dieser Kampf für die Wahrheit am Ende siegreich ausgehen. Das heißt mit anderen Worten, was immer auch die britische Propaganda, was immer auch das internationale Weltjudentum und seine demokratischen Helfershelfer zusammen lügen mögen, an den historischen Tatsachen werden sie nichts ändern. Und die historische Tatsache ist, dass nicht die Engländer in Deutschland stehen, dass nicht die anderen Staaten etwa Berlin erobert haben, dass sie nicht etwa nach dem Westen oder nach dem Osten vorgerückt sind, sondern die historische Wahrheit ist, dass seit nunmehr 2 Jahren Deutschland einen Gegner nach dem anderen niedergeworfen hat. Ich habe das gar nicht gewollt. Ich gab Ihnen sofort nach der ersten Auseinandersetzung wieder meine Hand. Ich war selber Soldat gewesen und weiß, wie schwer Siege zu erkämpfen sind, wie viel Blut und Elend, Jammer, Entbehrungen und Opfer sich damit verbinden. Ich bin sofort zurückgestoßen worden und seitdem haben wir es ja erlebt, dass jedes Friedensangebot von mir sofort von diesem Kriegshetzer Churchill und seinem Anhang ausgenutzt wurde, um zu erklären, das sei der Beweis unserer Schwäche, das sei der Beweis, dass wir nun nicht mehr könnten. Ich habe es daher aufgegeben, noch einmal diesen Weg zu versuchen. Ich habe mich zur Überzeugung durchgerungen, es kann hier nur eine ganz klare Entscheidung, und zwar eine weltgeschichtliche Entscheidung für die nächsten 100 Jahre, erkämpft werden. Immer in dem Bestreben, den Umfang des Krieges zu begrenzen, habe ich mich im Jahr 1939 zu etwas entschlossen, das Sie, meine alten Parteigenossen, vor allem als das Schwerste begreifen, was ich möchte fast sagen, an menschlicher Demütigung unternehmen musste. Ich habe damals meinen Minister nach Moskau geschickt. Das war die bitterste Überwindung meines Gefühls, aber in solchem Augenblick darf ja nicht das Gefühl eines Menschen entscheiden, wenn es sich um das Wohl von Millionen anderen handelt. Ich habe versucht, hier zu einer Verständigung zu kommen. Sie wissen selber im Inneren am allerbesten, wie ehrlich und aufrichtig ich diese Verpflichtungen dann gehalten habe. Weder in unserer Presse noch in unseren Versammlungen ist auch nur ein Wort mehr seitdem über Russland geschrieben worden. Kein Wort mehr über den Bolschewismus. Leider hat sich die andere Seite von Anfang an daran nicht gehalten. Die Folgen dieser Abmachung waren ein Verrat, der zunächst den ganzen Nordosten Europas liquidierte. Was es für uns damals bedeutete, stillschweigend zusehen zu müssen, als das kleine finnische Volk abgewürgt wurde, das wissen Sie ja alle selbst. Und was es für mich als Soldat bedeutete, hier zusehen zu müssen, wie ein übermächtiger Staat über einen kleinen herfällt, das wissen Sie auch. Ich habe aber geschwiegen. Erst als ich von Woche zu Woche mehr empfand, dass Russland nunmehr die Stunde gekommen sei, gegen uns vorzugehen, als in einem Augenblick, da wir knappe 3 Divisionen in Ostpreußen besaßen, 22 russische sich dort ansammelten, als ich allmählich die Unterlage erhielt, wie an unserer Grenze Flugplatz um Flugplatz entstand, wie eine Division nach der anderen aus dem ganzen riesenhaften Weltreich hier zusammengezogen wurde, da war ich ja nun verpflichtet, auch meinerseits besorgt zu sein. Denn es gibt ja in der Geschichte keine Entschuldigung für ein Versehen. Eine Entschuldigung, die etwa darin besteht, dass man nachträglich erklärt, ich habe das nicht bemerkt oder ich habe es nicht geglaubt. Ich fühle mich nun einmal, solange ich an der Spitze des Reiches bin, verantwortlich für des deutschen Volkes Dasein, für seine Gegenwart und, soweit es ein Mensch überblicken kann, auch für seine Zukunft. Ich war daher gezwungen, auch meinerseits Abwehrmaßnahmen einzuleiten. Sie waren rein defensiver Natur. Aber immerhin ergab sich bereits im August und September des vergangenen Jahres eine Erkenntnis, eine Auseinandersetzung im Westen mit England, die vor allem die ganze deutsche Luftwaffe gebunden hätte, war nicht mehr möglich, denn in meinem Rücken stand ein Staat, der bereits sich fertig machte, in einem solchen Augenblick gegen uns vorzugehen. Wie weit aber diese Vorbereitungen getroffen waren, das allerdings haben wir erst jetzt in vollem Umfang kennengelernt. Ich wollte nur noch einmal dieses ganze Problem klären und habe deshalb damals Molotow nach Berlin eingeladen. Er stellte mir die bekannten vier Bedingungen. Erstens, Deutschland müsste endgültig einwilligen, dass, nachdem sich Russland erneut von Finnland bedroht fühlte, Russland zu einer Liquidierung von Finnland schreiten könnte. Ich konnte nicht anders als diese Zustimmung verweigern. Die zweite Frage betraf Rumänien. Die Frage, ob die deutsche Garantie Rumänien auch gegen Russland schützen würde. Ich musste auch hier zu einem nun einmal gegebenen Wort stehen. Ich bereue es nicht, dass ich es getan habe, denn ich habe auch in Rumänien einen Ehrenmann gefunden, in dem General Antonescu, der auch seinerseits zu seinem Wort blind gestanden ist. Die dritte Frage damals betraf Bulgarien. Molotow forderte, dass Russland das Recht erhalte, nach Bulgarien Garnisonen zu legen und damit über Bulgarien eine russische Garantie auszuüben. Was das heißt, das wussten wir ja unterdessen von Estland, Lettland und von Litauen her zu Genüge. Die dritte Frage betraf die Dardanellen. Russland forderte Stützpunkte an den Dardanellen. Wenn Herr Molotow das jetzt abzustreiten versucht, so ist das nicht verwunderlich. Er wird, wenn er morgen oder übermorgen nicht mehr in Moskau sein wird, es auch abstreiten, dass er nicht mehr in Moskau ist. Er hat diese Forderung gestellt und ich habe sie abgelehnt, ich musste sie ablehnen. Und damit war ich mir allerdings klar, denn es ist ja auch die weitere Unterredung ergebnislos verlaufen, dass nunmehr eigentlich höchste Vorsicht am Platze war. Und ich habe nunmehr Russland sorgfältigst beobachtet. Jede Division, die wir feststellen konnten, wurde bei uns gewissenhaft eingetragen und durch Gegenmaßnahmen pflichtgemäß beantwortet. Die Lage war bereits im Mai so weit gediehen, dass es keinen Zweifel mehr darüber geben konnte, dass Russland die Absicht hatte, bei der ersten Gelegenheit über uns herzufallen. Und gegen Ende Mai verdichteten sich diese Momente so, dass man nunmehr den Gedanken einer Auseinandersetzung auf Leben und Tod nicht mehr von sich weisen konnte. Ich musste damals nun immer schweigen. Und es ist mir das doppelt schwer geworden. Nicht so schwer vielleicht der Heimat gegenüber. Denn letzten Endes muss die begreifen, dass es Augenblicke gibt, in denen man nicht reden kann. Wenn man nicht die ganze Nation in eine Gefahr bringen will. Viel schwerer ist mir das Schweigen meinen Soldaten gegenüber gefallen. Die nun Division an Division an der Ostgrenze des Reiches standen und doch nicht wussten, was eigentlich vor sich ging, keine Ahnung hatten von dem, was in Wirklichkeit unterdessen sich verändert hatte und die doch eines Tages vielleicht zu einem schweren, ja dem schwersten Waffengang aller Zeiten antreten mussten. Und gerade ihretwegen durfte ich ja nicht reden. dann hätte ich auch nur ein Wort verloren. Dann hätte dies Herrn Stalin nicht im geringsten in seinem Entschluss geändert. Aber die Überraschungsmöglichkeit, die mir als letzte Waffe blieb, die wäre dann weggefallen. Und jede solche Vorankündigung, ja jede Andeutung, hätte Hunderttausenden von unseren Kameraden das Leben gekostet. Ich habe deshalb hier auch in dem Augenblick noch geschwiegen, indem ich mich endgültig entschloss, nunmehr selber den ersten Schritt zu tun. Denn wenn ich schon einmal sehe, dass ein Gegner das Gewehr allmählich anlegt, dann werde ich nicht warten, bis er abzieht, sondern dann bin ich entschlossen, lieber selber vorher abzuziehen. Es war, das darf ich heute hier aussprechen, der schwerste Entschluss meines ganzen bisherigen Lebens. Denn jeder solche Schritt öffnet ein Tor, hinter dem sich nur Geheimnisse verbergen. Erst die Nachwelt weiß ganz genau, wie es kam und was geschah. So kann man nur sich mit seinem inneren Gewissen abfinden, und dann das Vertrauen auf sein Volk, auf die selbst geschmiedeten Waffen stärken und dann das, was ich vorher oft sagte, den Herrgott bitten. Nicht, dass er einem hilft durch die Unterstützung des Nichtstuns, sondern dass er dem den Segen gibt, der selbst bereit und gewillt ist, heilig und opfervoll für sein Dasein zu kämpfen. Am 22. Juni morgens setzte nun dieser größte Kampf der Weltgeschichte ein. Seitdem sind etwas über 3,5 Monate vergangen. Und ich darf hier zunächst eine Feststellung treffen. Es ist alles seitdem planmäßig verlaufen. Ich spreche das erst heute aus, weil ich es heute aussprechen darf, dass dieser Gegner bereits gebrochen ist und nie sich mehr erheben wird. Hier hat sich gegen Europa eine Macht zusammengeballt, von der leider die meisten keine Ahnung hatten und viele auch heute noch keine Ahnung besitzen. Es wäre dies ein zweiter Mongolensturm geworden, ein Genghis Khan, dass diese Gefahr abgewendet wurde. Das verdanken wir zunächst der Tapferkeit, der Ausdauer, der Opferwilligkeit unserer deutschen Soldaten. Und dann... auch den Opfern all derer, die mit uns marschiert sind. Denn zum ersten Mal ist dieses Mal doch so etwas wie ein europäisches Erwachen durch diesen Kontinent gegangen. Im Norden kämpft Finnland, ein wahres Heldenvolk. Applaus denn in seinen weiten Räumen steht es oft ganz nur allein auf seine eigene Kraft, auf seinen Mut, auf seine Tapferkeit und seine Zähigkeit gestellt. Im Süden kämpft Rumänien. Es hat sich aus einer der schwersten Staatskrisen, die einem Volk und einem Lande passieren können, in staunenswerter Schnelligkeit erholt, unter einem ebenso tapferen wie entschlussfreudigen Mann. Und damit umfassen wir auch bereits die ganze Weite dieses Kriegsschauplatzes, vom Eismeer bis zum Schwarzen Meer. In diesem Rahmen kämpfen nun unsere deutschen Soldaten und in ihren Reihen und mit ihnen gemeinsam die Finnen, die Italiener, die Ungarn, die Rumänen, Slowaken, Kroaten sind im Anmarsch, Spanier, sie rücken jetzt in die Front. Belgier, Holländer, Dänen, Norweger, ja, selbst Franzosen sind eingerückt in diese große Front. Wenn die Gegner in dieser Zeit gewaltigster weltgeschichtlich einmaliger Kämpfe oft sagen, warum geschieht jetzt nichts? Es ist immer etwas geschehen. Aber gerade weil etwas geschah, konnten wir nicht reden. Nicht, weil wir die dauernde Leistung unserer Soldaten nicht genügend würdigen, sondern weil wir dem Gegner keine Kenntnis geben dürfen, voreilig, von Situationen, die ihm selbst bei seinem miserablen Nachrichtendienst erst oft Tage, ja manches Mal Wochen später bewusst werden. Denn, ich habe das neulich schon im Wehrmachtsbericht bringen lassen, der deutsche Wehrmachtsbericht ist ein Bericht der Wahrheit. Wenn irgendein blöder britischer Zeitungslümmel nun erklärt, das müsste erst bestätigt werden, der deutsche Wehrmachtsbericht ist bisher schon gründlich bestätigt worden. Denn es gibt doch wohl keinen Zweifel, dass wir gesiegt haben in Polen und nicht die Polen, obwohl die britische Presse es anders behauptet hat. Und es gibt auch keine Zweifel, dass wir in Norwegen sitzen und nicht die Engländer. Es gibt auch keine Zweifel, dass wir in Belgien und in Holland erfolgreich gewesen sind und nicht die Engländer. Und es gibt auch keinen Zweifel, dass Deutschland Frankreich besiegt hat und nicht umgekehrt. Es gibt auch keinen Zweifel, dass endlich wir in Griechenland sind und auch wieder nicht die Engländer oder die Neuseeländer. Und auch auf Kreta sind sie nicht, sondern wir sind dort. Also hat der deutsche Heeresbericht die Wahrheit gesagt und nicht die andere. Und im Osten ist es nicht anders. Nach der englischen Version haben wir seit drei Monaten eine Niederlage nach der anderen bekommen. Aber wir stehen 1000 Kilometer über unserer Grenze. Wir stehen östlich von Smolensk. Wir stehen vor Leningrad. Und wir stehen am Schwarzen Meer. Wir stehen vor der Krim und nicht die Russen denn etwa am Rhein. Wenn also bisher Russland dauernd gesiegt hat, dann haben sie ihre Siege jedenfalls nicht ausgenützt. Sondern sie sind nach jedem Sieg 100 oder 200 Kilometer sofort zurückmarschiert. Wahrscheinlich, um uns in die Tiefe des Raumes zu locken. Im Übrigen sprechen über die Größe dieses Kampfes einige Zahlen. Es sind viele unter Ihnen, die noch den Weltkrieg mitgemacht hatten. Und die wissen, was es heißt, Gefangene zu machen und auch nur 100 Kilometer vorwärts zu erobern. Die Zahl der Gefangenen ist nunmehr rund auf 2,5 Millionen Russen gewachsen. Die Zahl der Erbeuteten oder Vernichteten, aber bei uns befindlichen Geschütze beträgt bereits jetzt rund 22.000. Die Zahl der Vernichteten oder Erbeuteten, also bei uns befindlichen Panzer, beträgt jetzt bereits über 18.000. Die Zahl der vernichteten, zerstörten oder abgeschossenen Flugzeuge über 14.500. Und dahinter befindet sich nun ein Raum, der zweimal so groß ist, als das Deutsche Reich war, das ich 1933 zur Führung erhielt. Oder viermal so groß als England. Die Luftlinie aber, die die deutschen Soldaten zurückgelegt haben, beträgt fast durchgehend heute über 800 bis 1000 Kilometer. Das ist Luftlinie und das sind Marschkilometer, die oft das anderthalb und doppelte bedeuten. Auf einer Frontlänge, die gigantisch ist, und einem Gegner gegenüber, der, das muss ich aussprechen, nicht aus Menschen besteht, sondern aus Tieren, aus Bestien. Was der Bolschewismus aus Menschen machen kann, das haben wir jetzt hier gesehen. Wir dürfen der Heimat nicht die Bilder bringen, die uns da zur Verfügung stehen. Es ist das Grauenhafteste, was Menschengehirne sich ersinnen können. Ein Gegner, der zugleich kämpft, aus tierischer Blutgier einerseits und aus Feigheit und Angst vor seinen Kommissaren andererseits. Ein Land, das nach fast 25-jährigem bolschewistischem Dasein nunmehr unsere Soldaten kennengelernt haben. Und ich weiß nur eines, wer dort war und noch im Herzen, im Leib, in irgendeiner Falte vielleicht noch Kommunist und nur im ideellsten Sinn gewesen sein sollte, der kehrt zurück von dieser Auffassung als geheilt. Da können Sie überzeugt sein. Das Paradies der Arbeit und der Bauern, das ich immer geschildert habe, das werde nach Beendigung dieses Feldzuges 5 oder 6 Millionen Soldaten bestätigen, so wie ich es geschildert habe. Das werden die Zeugen, die ich dann aufrufen kann, die sind über die Straßen dieses Paradieses marschieren. Die haben in diesen elenden Katten dieses Paradieses nicht leben können, denn sie gehen gar nicht hinein, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Sie haben die Einrichtungen gesehen, dieses Paradieses. Es ist das eine einzige Waffenfabrik auf Kosten des Lebensstandards dieser Menschen. Eine Waffenfabrik gegen Europa. Und gegen diesen grausamen, bestialischen, tierischen Gegner, gegen diesen Gegner mit dieser gewaltigen Rüstung, da haben unsere Soldaten diese Siege erkämpft. Ich weiß kein Lob, das ihre gerecht werden könnte, was sie an Mut und an Tapferkeit hier dauernd vollbringen und an Anstrengungen, an unermesslichen Anstrengungen. Es ist unvorstellbar. ob es sich um unsere Panzerdivisionen oder die Motordivisionen handelt oder ob es sich um unsere Artillerie oder Pioniere dreht, ob wir unsere Flieger nehmen, unsere Jäger, unsere Sturzkampfbomber, unsere Schlachtflieger oder ob wir unsere Marine nehmen und schließe hier gleich ein, die Besatzungen, wie immer, unserer U-Boote. Ob wir endlich unsere Gebirgstruppen im Norden nehmen oder ob wir die Männer unserer Waffen-SS nennen, sie sind alle gleich. Über allem aber, und das möchte ich hier wieder besonders betonen, über allen steht in seinen Leistungen der deutsche Infanterist, der deutsche Musketier. Denn, meine Freunde, wir haben dort Divisionen, die seit dem Frühjahr über 2.500 bis 3.000 Kilometer zu Fuß marschiert sind. Zahlreiche Divisionen, die 1.500 und 2.000 Kilometer zurückgelegt haben. Das spricht sich leicht aus. Ich kann sagen, wenn man überhaupt vom Blitzkrieg redet, dann verdienen es diese Soldaten, dass man ihre Leistungen als blitzartige bezeichnet. In der Geschichte sind sie im Vorwärtsmarschieren noch nie betroffen worden, höchstens im Davonlaufen von einigen englischen Regimentern. Ich will dabei nicht etwa den Gegner schmähen. Ich will nur dem deutschen Soldaten die Gerechtigkeit zuteil werden lassen, die er verdient. Er hat Unübertreffliches geleistet. Und mit ihm auch alle die Organisationen, die heute teils Arbeiter sind, teils aber auch Soldaten. Denn in diesem gewaltigen Raum, da ist heute fast jeder Soldat. Jeder Arbeitsmann ist Soldat. Jeder Eisenbahner dort ist Soldat. In diesem ganzen Gebiet muss alles dauernd mit der Waffe Dienst tun. Und es ist ein Riesengebiet. Und was hinter dieser Front geleistet wurde, ist genauso gewaltig als die Leistung an der Front. Über 25.000 Kilometer russische Bahnen sind wieder in Betrieb. Über 15.000 Kilometer russische Bahnen sind wieder auf deutsche Spur umgewandelt worden. Und wissen Sie, was das heißt? Das heißt, dass der größte Querschnitt des Deutschen Reiches von einst, etwa von Stettin bis zu den Bayerischen Bergen, dass also eine solche Linie, die knapp 1000 Kilometer umfasst, 15 Mal nebeneinander gelegt worden ist heute bereits auf deutsche Spur im Osten. Und hinter dieser Front baut sich bereits die neue Verwaltung auf, die dafür sorgen wird, dass diese ganzen riesigen Gebiete, wenn dieser Krieg länger dauert, der deutschen Heimat und den uns Verbündeten nützen werden. Und ihr Nutzen wird ein ungeheurer sein. Und es soll keiner zweifeln, dass wir sie zu organisieren verstehen. Wenn ich Ihnen aber nun so, nur in wenigen Sätzen, ein Bild der einmaligen Leistungen unserer Soldaten gebe und all derer, die heute hier im Osten kämpfen oder tätig sind, dann möchte ich auch den Dank der Front der Heimat übermitteln. Den Dank unserer Soldaten für die Waffen, die die Heimat geliefert hat, für diese ausgezeichneten und erstklassigen Waffen. Den Dank für die Munition, die dieses Mal zum Unterschied des Weltkriegs in unbegrenzten Mengen, soweit sie nur transportiert werden kann, zur Verfügung steht. Es ist nur ein Transportproblem. Wir haben so vorgesorgt, dass in der Mitte dieses gigantischen Materialkrieges ich auf großen Gebieten die weitere Produktion nur mehr einstellen konnte, weil ich weiß, dass es jetzt keinen Gegner mehr gibt, den wir mit den vorhandenen Munitionsmengen nicht niederzwingen würden. Und wenn Sie manches Mal in der Zeitung lesen über die gigantischen Pläne anderer Staaten, was sie alles zu tun gedenken und beginnen, und wenn Sie hier von Milliardensummen hören, so, meine Volksgenossen, erinnern Sie sich an das, was ich jetzt sage. Erstens, wir stellen in den Dienst dieses Kampfes auch einen ganzen Kontinent. Zweitens, wir reden nicht von Kapital, sondern von Arbeitskraft. Und diese Arbeitskraft stellen wir hundertprozentig in diesen Dienst. Und drittens, wenn wir darüber nicht reden, dann heißt das nicht, dass wir nichts tun. Ich weiß ganz genau, dass die anderen alles besser machen wie wir. Sie bauen Tanks, die unüberwindlich sind. Sie sind schneller wie die unseren. Sie sind stärker gepanzert als die unseren. Sie haben bessere Kanonen als die unseren und sie brauchen gar kein Benzin. Im Kampf haben wir die Biese noch überall abgeschossen. Und das ist das Entscheidende. Sie bauen Wunderflugzeuge. Es sind immer Wunderdinge, die sie machen. Alles unbegreiflich, auch technisch unbegreiflich. Aber sie haben noch keine Maschinen, die die unseren übertreffen. Und die Maschinen, die bei uns heute fahren oder schießen oder fliegen, sind nicht jene Maschinen, mit denen wir nächstes Jahr fahren oder schießen oder fliegen werden. Millionen und Millionen deutsche Arbeiter, sie schaffen ohne Weg und es ist bewunderungswürdig, was sie leisten. Und über allem auch hier wieder die deutsche Frau, das deutsche Mädchen, die Millionen von Männern ersetzen, die heute an der Front sind. Wir können wirklich sagen, zum ersten Mal in der Geschichte, ein ganzes Volk ist jetzt im Kampf. Teils an der Front, teils in der Heimat. Wenn ich aber das ausspreche, dann ergibt sich für mich als alte Nationalsozialisten daraus eine zwingende Erkenntnis. Wir haben nun zwei Extreme kennengelernt. Das eine, das sind die kapitalistischen Staaten, die mit Lügen oder mit Betrügen, mit Betrügereien ihren Völkern die natürlichsten Lebensrechte verweigern, die ausschließlich ihre Finanzinteressen im Auge behalten, die bereit sind, dafür Millionen Menschen zu opfern. Und auf der anderen Seite, da sehen wir das kommunistische Extrem. Einen Staat, der unsagbares Elend über Millionen und Millionen gebracht hat. Und auch nur seiner Doktrin das Glück der anderen opfert. Daraus kann es nun in meinen Augen für uns alle nur eine Verpflichtung geben, nämlich unserem nationalen und sozialistischen Ideal mehr denn je zuzustreben. Denn über eines müssen wir uns im Klaren sein. Wenn dieser Krieg einst beendet sein wird, dann hat ihn gewonnen der deutsche Soldat, der aus den Bauernhöfen, aus den Fabriken und so weiter stammt, der in seiner Masse wirklich die Masse unseres Volkes darstellt. Und es hat ihn gewonnen die deutsche Heimat, mit den Millionen Arbeitern, Arbeiterinnen, Bauern und Bäuerinnen. Es haben ihn gewonnen die schaffenden Menschen in Kontor, in Beruf, All diese Millionen Menschen, die tätig sind, die haben ihn gewonnen. Und für diese Menschen muss dann dieser Staat hin ausgerichtet werden. Ausschließlich für diese Menschen. Wenn dieser Krieg zu Ende sein wird, dann werde ich aus ihm zurückkehren als noch viel fanatischerer Nationalsozialist, als ich es früher war. Und es wird ein Glück sein für alle diejenigen, die zur Führung berufen sind. Denn in diesem Staat herrscht ja nicht, wie etwa in Sowjetrussland, das Prinzip der sogenannten Gleichheit, sondern nur das Prinzip der Gerechtigkeit. Wer als Führer geeignet ist, sei es militärisch, politisch oder sei es wirtschaftlich, er ist uns immer gleich hoch wert. Aber genauso wert muss auch derjenige sein, ohne dessen Mitarbeit jede Führung ein leeres Tun bliebe, nur Gedankenakrobatik. Und das ist das Entscheidende. Das deutsche Volk kann heute stolz sein. Es hat die besten politischen Führer. Es hat die besten Feldherren. Es hat die besten... Es hat die besten Ingenieure, Wirtschaftsführer, Organisatoren. Es hat aber auch den besten Arbeiter, den besten Bauern. Es hat das beste Volk. Und alle diese Menschen nun in eine Gemeinschaft zu verschmelzen, war einst die Aufgabe, die wir uns als Nationalsozialisten stellten. Die Aufgabe, die uns heute noch viel klarer ist als je zuvor. Ich komme aus diesem Krieg einst zurück, wieder mit meinem alten Parteiprogramm, dessen Erfüllung mir noch wichtiger ist und zu sein scheint, als vielleicht am ersten Tag. Diese Erkenntnis hat mich auch heute nur ganz kurz hierher geführt, um das dem deutschen Volk zu sagen. Denn es hat auch im Winterhilfswerk wieder eine Gelegenheit, den Geist dieser Gemeinschaft zu bekunden. Was die Front opfert, das kann überhaupt durch nichts gut gemacht werden. Was jeder Einzelne gibt, kann durch nichts ersetzt werden. Aber immerhin, auch das, was die Heimat leistet, muss vor der Geschichte dereinst bestehen können. Es muss wenigstens so sein, dass der Soldat, der an der Front ist, weiß, dass zu Hause sich die Heimat um jeden Zurückgebliebenen bekümmert und für ihn nach bester Möglichkeit sorgt. Das muss er wissen. Und das muss sein, damit auch diese Heimat, der einst in Ehren genannt wird, neben den gewaltigen Leistungen der Front. Jeder weiß, was er tun muss in dieser Zeit. Jede Frau und jeder Mann, sie wissen, was man mit Recht von ihnen fordert und was zu geben sie verpflichtet sind. Und wenn sie nur einmal über die Straße gehen und im Zweifel sein sollten, ob sie noch einmal geben sollen oder gehen müssen, dann mögen sie nur einen Blick seitwärts wenden. Vielleicht wird ihnen dann einer begegnen, der viel mehr als sie für Deutschland geopfert hat. Nur dann wenn dieses ganze deutsche Volk zu so einer einzigen Opfergemeinschaft wird, dann allein können wir auch erwarten, dann können wir hoffen, dass uns die Vorsehung auch in der Zukunft wieder beistehen wird. Der Herrgott hat noch niemals einem Faulen geholfen. Er hilft auf keinem Feigen. Er hilft auf keinem Volk, das sich nicht selber helfen will. Hier gilt im Größten der Grundsatz: Volk, hilf dir selbst, dann wird der Herrgott seine Hilfe dir nicht verweigern.